Der Eingang in die römische Unterwelt liegt etwas versteckt in einer Sackgasse unweit des Tibers. Das Magazin der römischen Oper ist in den oberen Stockwerken des Gebäudes untergebracht, Kostüme, die irgendwann einmal auch von der göttlichen Maria Callas getragen wurden. Die Gottheit selbst wohnt im Keller. Zwei Stockwerke geht es hinunter zu einem der besterhaltenen Kultorte des Gottes Mithras. Auf Nachfrage führt Archäologin Elisabetta Carnabucci in dieses geheimnisvolle Reich der römischen Religionsgeschichte. Die Ursprünge dieses Mithräums waren ganz profan. Das Mithräum hier ist nur eine von vielen Schichten, wie überall in Rom. Die erste Schicht stammt aus der ersten Hälfte des ersten Jahrhunderts nach Christus. Zu jener Zeit gab es hier in der Umgebung nur vier Gebäude, die als Ställe genutzt wurden. Wahrscheinlich für Pferde, die als Rennpferde im Circus Maximus liefen. Aus einem Pferdestall wird im Lauf der Zeit ein Kultort, von außen nicht sichtbar. Die Mithräen liegen oft in Kellern von Gebäuden oder im wenig repräsentativen Erdgeschoss. Wobei das keine Geheimnistuerei ist, sagt der Direktor des Deutschen Archäologischen Instituts in Rom, Henner von Heesberg. Sondern es sind Kulte kleiner Gruppen, auch nicht unbedingt sozial privilegierter Gruppen, also etwa von Freigelassenen, von Sklaven, die sich dann in kleineren Räumen trafen, dort diesen Kult zelebrierten. Und die kleineren Räume lagen oft in Kellern oder in etwas abseits gelegenen Plätzen. Es gibt noch einen Grund, warum die Anhänger des Gottes Mithras den Keller bevorzugt haben, erklärt Elisabetta Carnabucci im Mithräum am Circus Maximus. Zur Linken sehen Sie die Grotte, denn es wird überliefert, dass Mithras am 25. Dezember geboren wurde, und zwar von einer Grotte. Von einer Grotte? Da gerät die Vorstellungskraft an ihre Grenzen. Leider gibt es keine schriftliche Überlieferung. Man muss den Kult aus den in den Mithräen aufgefundenen Reliefs und Bildern rekonstruieren. Eine besonders schöne Steintafel findet sich hier im Keller am Circus Maximus. Man sieht, wie Gott Mithras aus einem Stein in einer Felsenhöhle geboren wurde. Und dann das wichtigste Motiv des Kultes, Mithras, der mit dem Stier kämpft. Der Stier ist, sehr vereinfacht gesagt, das Böse in der Welt. Der Stier muss geopfert werden, damit sich das Gute durchsetzt. Das Gute verkörpert Mithras, der Held. Der Schriftsteller Plutarch ging in der Antike davon aus, dass römische Legionäre diesen Gott aus dem Osten importiert hatten, aus Persien. Heute glaubt man eher, dass Mithras eine römische Erfindung ist. Entstanden im ersten Jahrhundert nach Christus, als Rom eine Art religiöser Gemischtwarenladen war. Die alte Staatsreligion war da offenbar tolerant, solange man Jupiter und dem Kaiser der Form halber huldigte. Ansonsten war Exotisches angesagt, die ägyptische Isis, der Perser Mithras. Nur das junge Christentum passte nicht in dieses Konzept. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Wir haben eine ganze Reihe von Mithräen, die bewusst zerstört, fanatisch kleingehackt wurden. Offenbar war der Mithraskult in einer Reihe von Aspekten ein ernsthafter Konkurrent für das Christentum. Die Parallelen sind offensichtlich. Beide Religionen feierten die Geburt ihres Gottes am Tag der Wintersonnenwende. Mithras wurde als Sonnengott verehrt. Auch er war einzig und allein wie der Gott der Christen. Und die Mithras-Kulte waren wohl auch eine Art Mahlfeier. Der entscheidende Unterschied: Mithras war ein Gott, der nur ein Geschlecht respektierte, das Männliche. Es war ein reiner Männerkult. Und es war ein Männerkult, der die Teilnahme von Frauen geradezu ausschloss, nach all dem, was wir wissen. Religion wird vor allem von Müttern überliefert. Das war damals wie heute so. Das Ende des Mithras-Kultes im 4. Jahrhundert war also vorhersehbar. Vor allem als 391 das Christentum Staatsreligion im Reich wurde und am 25. Dezember nur noch ein Fest gefeiert wurde, das Weihnachtsfest.